F-U-L-O-W, L-Z-O-M-W, Kontobote und Grund. Willkommen zu der Session mit Follow und dem V-Pass, der sich, wie sich aufstellt, auch wirklich nirgends raushält. Wenn ihm auffällt, dass sich ein Wannabe zur Schau stellt, dann packt das Mic und zerfickt ihn, bis man ihn für eine Frau hält. Wer braucht Geld, wenn man das gleicht, wie unsere Erfolg hat? Wir spitten Likes, alle feiern zum, da mich jeder voll quatscht. Soll das nur beweisen, dass wir keine Traumtexte schreiben? Auf freshe Zeiten, K.O. zuhauf, fette Zeilen. Jetzt auf zum nächsten Kick, deine Lieblingsrapper warten schon, bis sein das ist und haben ihre Karten schon. Für den Kick des Abends, fühlt euch gefickt, ihr Plagen. Ich werd nichts mehr sagen. Bis wir am Start sind, F-O-L-O-W und die faule Bohne. Füll deine graue Zone, bring alle anderen Rappern Robu auf den Boden. Mit Flak geschützt, keiner überlebt, bloß macht das nächste Hip-Hop so Qualität erlangt, wofür uns letztendlich jeder dankt. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. F-O-L-O-W und L zu dem B stecken eure Mics aus, denn es tut weh, eurem Scheiß zuzuhören, wie ihr euch zum Affen macht. Ihr seid nicht Lucky Luke, nur weil ihr einen Schatten habt. Während wir tighte Texte schreien, sprayt ihr immer noch Tupac und Wu-Tang Zeichen an die Dorfkirche und an die Bushaltestelle. Follow und Bone verteilen an der Bushaltestelle, denn deine Bitch war sehr zuvorkommend. Doch auf dich zu sprechen, da bastel ich Rohrbomben. Unser Sound ist bekannt wie ein bunter Hund. Ich agiere aus dem kunterbunten Untergrund. Unkrauts, K.U., Floristen, verpiss dich. Dein Sound ist im Keller wie die Opfer von Fritzl. Du willst ein Feature? Na gut, weil es du bist. Der Track wird released, doch dein Part wird gemutet. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. Was ist hier los, Mensch? Ihr seid alle Idioten. Kein Plan, was ihr euch dabei denkt, aber K.O. liegt ab diesem Jahr im Trendfucker. Was ist hier los, Mensch? Was ist hier los, Mensch? Was ist hier los, Mensch? Was ist hier los, Mensch?